Und wohin? Es wäre besser, sie packten aus. Man hat sie mit Valerie gesehen. Und zwar im Rotlichtviertel. Schicken Sie Kinder auf den Strich? Ich bin der Einzige, der sie da rausholen kann. Ja, und warum tun Sie es nicht? Hat Valerie kein Vertrauen mehr zu Ihnen? Wenn Sie das Tagebuch kennen würden. Gerade das will ich ja. Ich kann es Ihnen aber nicht zeigen. Schließlich weiß ich, dass Mr. Haslam Ihr Klient ist. Was hat der damit zu tun? Vergessen Sie es, Darling. Meistens spüre ich, wann ein Gespräch keinen Zweck mehr hat. Und während er mich weiter anbaggerte, dachte ich plötzlich, dass Valerie vielleicht ebenso selbstverständlich wieder auftauchen würde wie ihr schöner Lehrer Geoffrey. Ist die Nummer auf Ihrer Visitenkarte privat oder nur geschäftlich? See that woman, that walked the street. See that policeman out on the beat. But when they lost, yes, they you got them. Was habt ihr im Bad getrieben, Ross? Wieso? Was gefällt dir nicht? Die Fliesen, soweit welche dran sind, sind schokoladenbraun und die Toilette ist abscheulich stahlblau. Hast du vielleicht gerade irgendjemanden im Bett, dem ich ein paar Fragen wegen dieser Abscheulichkeiten stellen kann? Was Männer betrifft, allein heute haben 3 am Telefon nach dir verlangt. Ross war einfach zu schlagfertig für mich. Was die Männer angeht, so hatte Jerry mich noch einmal für Geoffrey Reardon gewarnt, womit er zu spät dran war. Mooney hatte mich vor einem Besuch der Notebar gewarnt. Auch diese Warnung kam zu spät. Und Sam hatte ausrichten lassen, ich möge mein verletztes Bein auskurieren, bevor ich wieder Taxi fahre. Ich wickelte die Bandage von meinem Knie und zog mir die Bettdecke über den Kopf. Ich träumte von Sam und roten Badewannen. Badewannen und Sam. Ich wachte nicht nur von Ross' Liebesleben auf, sondern auch, weil ich die Vorstellung hatte, dass Geoffrey entweder Chef einer Kette teurer Privatschulnoten sei oder dass er Valerie traf, als er selber auf der Suche nach einer Lady für die Nacht durch die Gegend kurfte. Allerdings konnte ich nicht glauben, dass der hinreißende Geoffrey für Sex bezahlte. Wenn aber Valerie zu ihm ausgerissen war, warum zum Teufel waren sie dann nicht zusammen? Das Telefon klingelte. Und ich hoffte, dass es nicht der Klempner war, der seinen Kollegen suchte. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Was ist, Mr. Haslam? Ich wollte Ihnen die gute Nachricht unverzüglich mitteilen. Wie geht es, Valerie? Wo ist sie? Mein kleines Mädchen ist wohlbehalten und gesund wieder zu Hause. Schicken Sie mir also die Schlussrechnung.